Claire Lauser spielte das Cello im Cello-Song. Damit schließen wir erstmal Nick Drakes Debütalbum ab, Five Leaves Left. Die Platte kam bei der Kritik ziemlich gut an, sie verkaufte sich aber ziemlich schlecht. Die Plattenfirma konnte sie auch nicht gut promoten, wie es so schön heißt. Denn erstmal gab es keine Single, wie zum Beispiel bei vergleichbaren Sängern wie Donovan oder Cat Stevens. Da trugen ein, zwei ganz bekannte Lieder immer wesentlich mit dazu bei, dass sich das dazugehörige Album gleich viel besser verkaufte. Darüber hinaus trat Nick Drake so gut wie nie live auf. Und gerade bei dieser Art Musik hätten Auftritte in Folkclubs viel an Popularität gebracht. Nick Drake fühlte sich aber gar nicht so in der Folkszene verbunden, zu Hause. Er war eher ein Außenseiter ohne irgendeine Szeneanbindung. Und dann gab es auch noch einige wenige Live-Auftritte, die geprägt waren von ganz großer Bühnenangst, Unwohlsein. Was man so hört, waren das alles traumatische Erlebnisse, diese paar Mal live auf der Bühne. Und er hatte dabei auch keinen Manager, der sich mal richtig nur um ihn gekümmert hätte und ihn vielleicht auch mal zu irgendetwas gezwungen oder überredet hätte. Also irgendwie hing er ganz in der Luft, was Live-Auftritte anging. Jetzt mal wieder einer der späteren, erst posthum veröffentlichten Songs, Rider on the Wheel.